Zuletzt hätten wir gern Hubert Humphrey im Pudding sterben sehen. Aus einem der berühmt-berüchtigten Kommune 1 Flugblätter, nachdem der SDS die Kommunarden bereits ausgeschlossen hatte. Eine Zeit lang bestimmten sie die Auseinandersetzung mit den Herrschenden. Wer in Politik, Staat, Kirche, Wirtschaft, Militär, Parteien, Organisationen kein Gaudi sieht, hat mit uns nichts zu tun. Boykottiert alle herrschenden Systeme und Konventionen, indem ihr sie nur als missratene Gaudi betrachtet. Schöpferisch sein heißt, durch dauernde Neuschöpfung mit allen Dingen sein Gaudi treiben. Aus dem Januarmanifest der Münchner Gruppe Spur, aus der Dieter Kunzelmann kam. Und die legendäre Spaziergangsdemonstration über den weihnachtlichen Kurfürstendamm am 17.12.67 ließ die konfettiberieselte Polizei ausrasten. Immer wenn sich die Flugblattverteiler mit Kindertrompeten gemeldet hatten, verschwanden sie vor den zuschlagenden Ordnungshütern in der Masse der Konsumenten. 220 Polizisten entfesselten einen vierstündigen Krawall auf Berlins schönster Spielwiese, auf der die selbsternannten Provos Spenden für warme Wäsche für die Polizei, sturmfeste Kerzen für die Mauer und Feilen für die Hertie-Knacker sammeln wollten, und sie riefen Hasch, Drogen, Meskalin für ein freies West-Berlin. Bloße Aufklärung ist wirkungslos. Es geht um gezielte Provokation der politischen Akteure selbst und der Herrschenden. Nur so, durch kalkulierte Verletzungen der Spielregeln, ändert sich was. So kurzlebig diese Ehe aus Dada und Marx auch war, für die politische Kultur der Studentenbewegung ist die Wirkung dieser Strategie der gezielten, kalkulierten Regelverletzung nachhaltig. Recht hören, rufen die Studenten nieder mit dem Schaden. Ich stand am Rande dieses Hofes und habe dann gesehen, wie eine Traube von Polizisten um diesen Mann mit dem roten Hemd herumgruppiert waren und auf ihn losschlugen. Und dieser war völlig wehrlos. Er lag auf dem Boden? Nein, er lag noch nicht auf dem Boden. Er wurde so halb gehalten von den Polizisten. Er konnte kaum fallen, weil die ganz dicht auf ihn herauf drängten und ihn beprügelten. Schlug er die Polizisten wieder? Nein. Er war völlig passiv, ja. Mhm. Und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regte. Nach dem Tod von Benno Ohnesorg beim Schah-Besuch am 2. Juni 1967 beginnt ein so verbohrter wie demokratieschädlicher Kampf des Staates mit den Rebellen. Aus der Debatte am 8. Juni im Abgeordnetenhaus. Dort, wo aber Unbelehrbare sind, die nur immer glauben, eine gesellschaftliche Umschichtung durchführen zu müssen, diese Unbelehrbaren sollte man fernhalten, sollte man ausgliedern aus dieser Gemeinschaft und zurückgeben an die, von denen sie offensichtlich Aufträge haben. So sprach damals ein SPD-Abgeordneter und dann einer von der CDU. Wenn der Blinddarm schmerzt und wenn die Qualen nicht mehr auszuhalten sind, dann bleibt nichts anderes übrig, als ihn herauszuoperieren, wenn man das eigene Leben nicht riskieren will. Über 40 unserer Genossen, haben wir erfahren, sind schon in Spandau inhaftiert. Die Polizei hat, wie wir erfahren haben, über 4000 Plätze für Verhaftungen bereitgestellt. Der damalige SDS-Bundesvorsitzende K.D. Wolf bei der Eröffnung des Vietnamkongresses in der Technischen Universität Berlin im Februar 68. Die Polizei hatte sich anscheinend nach dem ursprünglichen Verbot der Demonstration auf eine Art Entscheidungsschlacht vorbereitet. Grundrechte, Versammlungsgesetze, Verfassungen zählen in dieser Stadt anscheinend wenig. Wenn die Exekutive entschlossen ist, eine Konfrontation mit der Protestbewegung zu erzwingen. Konfrontation mit einer Protestbewegung, die man vorher als randalierender Mob zu diffamieren versuchte. Gleichzeitig mit seinem Hausblatt der Welt rechtzeitig vor einer erwarteten Konfrontation abgestimmt, hat der Bundesinnenminister das Verbot des SDS zum ersten Mal offen angedroht. Der Berliner Senat agiert in einer Art unerklärtem Notstand außerhalb der Legalität, mit einem grundgesetzwidrigen generellen Demonstrationsverbot, dauernden ungesetzlichen Polizeiübergriffen, mit Schnellgerichtsandrohungen, die nach der Strafprozessordnung unmöglich sind, der rechtswidrigen Beschlagnahme der SDS-Mitgliederkartei und verschärften Disziplinarmaßnahmen im neuen Hochschulgesetz, die ebenso wenig rechtlicher Prüfung standhalten. Und es soll noch viel schlimmer kommen in diesem ungleichen Kampf von Staat und Rebellen. Es ist nicht genau zu erkennen, ob diese Wasserwerfer dazu da sind, um den Brand mitzulöschen. Aber sie bewegen sich jetzt in Richtung auf die Demonstranten zu. Lassen Sie mich bitte noch sagen, dass die Situation hier, nachdem sie sich zunächst einmal beruhigt hatte, etwas unübersichtlich insofern geworden ist, als sich einige Gruppen zurückgezogen haben in die Nebenstraßen und dort offenbar auch den, wie ich glaube, teuflischen Plan ausgeheckt haben, hier etwas in Brand zu stecken, nämlich die Wagenhalle des Verlagshauses. Der Reporter irrt. Ausgeheckt hatten diesen teuflischen Plan nicht die gegen Springer, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke vor dem Springer-Hochhaus demonstrierenden Studenten, sondern der Berliner Verfassungsschutz mit seinem V-Mann Peter Urbach, der die Molotow-Cocktails zum Anzünden der Wagenhalle verteilte. Und die Reaktion der Berliner Bevölkerung zitiert aus Briefen an den SDS. Die roten Halunken durch den Ofen jagen. Mir graust, wenn ich daran denke, dass dieser Pöbel später mal die Führerschicht in unserem Vaterlande stellen soll. Hier fehlt ein Innenminister wie Hermann Göring, der mit den Ganoven aus dem jüdischen Scheunenviertel spielend fertig wurde. Ungeziefer muss man mit Benzin begießen und anzünden. Tod der roten Studentenpest. Die rote Studentenpest soll doch rübergehen. Nur ein Student erschossen, das ist viel zu wenig. Durch den Ofen jagen das ganze Pack. Eine Eskalation von Rechtsbrüchen und Gewalt, die nicht nur die These der Studenten vom autoritären Staat, von den tendenziell faschistischen Strukturen des Staatsapparates bestätigte, sondern das politische Klima im Lande mit Hass und Unversöhnlichkeit vergiftete, das schließlich im deutschen Herbst 1977 gipfelt. Die Bundesrepublik, Staat und Rebellen bescheinigen sich in ihrer negativen, gewaltsamen Fixierung aufeinander demokratische Unreife. Die Lehre, die Vietnam bereithielt, schloss auch ein, dass ein demokratischer, organisierter Staat wie die Vereinigten Staaten einen Völkermord beging. Das Zweite war, dass wir die Bundesrepublik, die wir natürlich stets im Verdacht hatten, mit dem ganzen narzisstischen Ballast behaftet zu sein, nichtsdestoweniger trotzdem eine funktionierende Demokratie war, uns aber gleichzeitig mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln in den großen Universitätsstädten, also insbesondere in Berlin, bekämpfte, kriminalisierte und sich dabei einen Teufel drum scherte, wie ihre eigenen Gesetze aussahen. Christian Semmler, SDS-Aktivist der ersten Stunde und heute Redakteur bei der Berliner Tageszeitung, hatte damals den Glauben an den Rechtsstaat gründlich verloren. Dann muss man sagen, dass die Auseinandersetzung in Berlin selbst und der äußerst brachiale Versuch, die Studentenbewegung zu kriminalisieren und sie aus der Gesellschaft auszuschließen, hervorbrachte natürlich auf unserer Seite eine Gegentheorie. Formuliert nicht zuletzt von Herbert Marcuse, der angesichts der von ihm vertretenen These von der eindimensionalen Gesellschaft, in der alle Widersprüche, wie etwa der klassisch-marxistische von Lohnarbeit und Kapital, Arbeiter und Kapitalist, eingeebnet sind und Randgruppen, vor allem die Armen der dritten Welt, das legitime Recht zum gewaltsamen Widerstand haben. Es gibt eine Gewalt der Befreiung und es gibt eine Gewalt der Unterdrückung. Es gibt eine Gewalt der Verteidigung des Lebens und es gibt eine Gewalt der Aggression. Der große Lehrer der Studentenbewegung, der vor den Nazis in die USA emigrierte Philosoph, erzählte den Studenten von dem über allem gesetzten Recht stehenden Naturrecht auf Widerstand gegen die Gewalt der Unterdrückung. Das aber bedeutet, dass die Predigt der prinzipiellen Gewaltlosigkeit die bestehende institutionalisierte Gewalt reproduziert. Und diese Gewalt ist in der monopolistischen Industriegesellschaft in noch nie dagewesenem Maße in der Herrschaft konzentriert, die das Ganze der Gesellschaft durchdringt. Diese Worte mussten kurzschlüssig in dieser zugespitzten Lage an den Universitäten und diesem vom Staat aufgeheizten Klima missverstanden werden, als Aufforderung zum gewaltsamen Kampf gegen die totalitäre Herrschaft von Staat und Kapital. Ulrike Meinhoff. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg und sind gegen diejenigen, die ihren Terror eskalieren bis hin zur Anwendung von Nuklearwaffen, was gegenwärtig im Zug auf Vietnam diskutiert wird. Und es war dann bekanntlich kein weiter Weg mehr von der Identifikation mit den bewaffneten Kämpfen der tatsächlichen oder sogenannten Volksbefreiungsbewegungen in der Dritten Welt zum bewaffneten Kampf hier. Die von den westlichen Demokratien Enttäuschten waren ausgezogen, die Gesellschaft zu demokratisieren. Die kriminalisierte sie. Und sie mussten kriminell werden, wollten sie sich treu bleiben. Aus manchem antiautoritären Demokraten wurde innerhalb von nur 2-3 Jahren ein Terrorist, ein Fundamentalist der Gewalt. Diese offensichtliche Diskrepanz zwischen demokratischem Anspruch, sowohl in den USA und Wirklichkeit als auch bei uns, führte eben, und zwar würde ich schon sagen, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, also speziell natürlich dann nach dem Attentat auf Rudion 68, zu einer sehr starken Geringschätzung dessen, was wir eine formale demokratische Rechte nannten. Das heißt, aus dieser Zeit rührt eine Vernachlässigung, also überhaupt des Konzepts des Rechts, der Rechtssicherheit, des Schutzes der demokratischen Rechte, der dritten Gewalt. Eine Justiz, die dann in den verblendeten Augen der Rebellen nur noch Klassenjustiz war. Wer Geld und Macht hat, bekommt ohnehin immer Recht. Zudem ist die deutsche Justiz auf dem rechten Auge blind und auf dem linken überempfindlich. Eine Kritik, die ein Korn Wahrheit enthalten mag, die aber verallgemeinert und die Justiz als Hüterin der Demokratie nicht mehr ernst nimmt. Die Menschenwürde, die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit, der ganze Katalog der Grundrechte, wie ihren Augapfel sollte die Linke sie hüten, denn sie dienen ihrem eigenen Schutz und einer freiheitlichen Gesellschaft, trotz allem. Ein Credo, ein Bekenntnis zum Rechtsstaat, das, so Bernd Rabehl, für die Mehrheit der Studenten auch in dieser Zeit nie nur Lippenbekenntnis war. Unsere These war ja, dass das Grundgesetz durchaus einen Spielraum hat für eine Opposition. Und dieser Spielraum durch Staat und Parteien eingeengt wird. Und die Notstandsgesetze Indiz für die Einengung, für die Entdemokratisierung sind. Und wir wollten eine Redemokratisierung. Und uns war auch klar, dass wir sozusagen mit dem Gewaltapparat nicht konkurrieren können. Wir konnten nicht mit diesem riesigen Polizeiapparat den Kampf aufnehmen, sondern wir wollten im Hintergrund immer die Presse, die Öffentlichkeit haben und das Recht. Aber es gab eben doch eine verdächtige und auffällige Liebe, ja Faszination der Gewalt in der deutschen Linken, ganz im Gegensatz zu der amerikanischen Studentenbewegung, die sich immer mehr als radikal-demokratische Bürgerrechtsbewegung verstand. Die Amerikaner hatten in ihrer Vietnam-Kampagne, Bring the Boys Home und so weiter, immer einen hauptsächlich antimilitaristischen und Friedensaspekt, während wir, radikale Linke, mit der Parole Sieg im Volkskrieg gewissermaßen umdrehten das Verhältnis, gleichzeitig globalisierten und in die nationalrevolutionären Bewegungen eine ungeheure Schubkraft unterlegten. Wir sind wieder beim Ausgangspunkt. Die Söhne und Töchter der Nazi-Generation werden mit noch so vehementem Eintreten für Gerechtigkeit in der Dritten Welt, noch so entschlossener Identifikation mit dem Vietcong oder Che Guevara nicht los, was hier in Deutschland an Totalitärem, an Schuld zu bearbeiten ist, damit endlich lebendige Demokratie sei in Deutschland. USA, SA, SS. Die USA waren es nun, nicht unsere Elterngeneration oder unsere politische Klasse oder Teile von ihr. NS-Gesetze statt Notstandsgesetze. Klar, wir hatten sozusagen die Witterung, dass das autoritär ist und dass irgendwie ein Zusammenhang zwischen Autoritarismus und Nationalsozialismus da war. Wir haben es ja auch in Teilen der Familienerfahrung erlebt, dass da ein Zusammenhang in der Mentalität da war. Aber das so politisch umzusetzen, ist ja im Nachhinein fraglich. Aber es zeigt, wie dramatisch eigentlich, wie existenziell diese Studentenbewegung für mich war. Sie war eine Jugendrebellion, aber sie war eine politische in einem. Und deswegen war sie existenziell. Und ich möchte sie nicht missen. So geht es mir ja auch. Aber die demokratischen Grundtugenden und Grundfähigkeiten, Respekt vor dem anderen, dem Fremden, Toleranz, Interesse am und Engagement fürs Gemeinwohl, Informiertheit, Kompromissfähigkeit, all diese Basiseigenschaften des Demokraten, sind sie gewachsen in der Studentenbewegung? Oder blieb die Vergangenheitsbewältigung auf halbem Weg stehen? Mir scheint, sie blieb stecken in diesem unseligen Ersatzkampf gegen den autoritären Staat. Wir haben uns die komplexe Geschichte, die Lebensgeschichten der Opfer, aber auch der Täter sozusagen zu wenig angesehen. Das wurde auch nahegelegt. Die Autoritären mit Fermenten der nationalsozialistischen Erziehung ausgestatteten, also die Nicht-Adenauers, sondern die Flakhelfer-Generation eines Joachim Fest, die wollten sich diese Geschichte auch nicht so kritisch ansehen. Das heißt, es gab eine doppelte neue Beschweigung im Reden darüber. Doppeltes Beschweigen der Rebellen, die angefangen hatten, mit ihren Eltern zu sprechen und die sich dann doch deren und der eigenen Abwehr ergaben. Wir waren nicht frei und wir hatten wenig Chancen. Es gab nicht diejenigen oder nicht in zureichender Zahl in den Familien, im Alltag, in der Öffentlichkeit, die distanziert reflektieren, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben. Es gab gewiss die Gollwitzers, aber das reichte nicht. Das war nicht die Gesellschaft, das war die Ausnahme. Es gab nicht diesen kollektiven Auseinandersetzungsprozess. Mit anderen Worten, diese Jugendrebellion, diese politische Jugendrebellion ist auch niedergedrückt worden. Sie hatte eigentlich nicht wirklich eine gesellschaftliche Chance. Im Gegenteil, die autoritär nationalen Konservativen waren eher gereizt und gekränkt und haben nicht gelernt. Sie hatten die Chance, sozusagen unsere Provokation abzuwehren. Und so kam Abwehr zu Abwehr. Es blockierte, es stagnierte, ein Teil ging in die Gewaltszene, ein Teil blieb dennoch an dem, worum es eben zentral in der Studentenbewegung auch ging, nämlich gesellschaftliche Demokratisierung, Nachdenken über Geschichte und deswegen demokratisch werden, sein, mehr Demokratie wagen, antiautoritäre Initiativen, zum Teil falsch, aber insgesamt doch eine Befreiung aus rigiden, autoritären, nachfaschistischen Mentalitätsstrukturen.